Kundgabe 4901. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.05.1950. Überwinden der Materie. Die Güter dieser Welt verlieren an Wert, so wie das geistige Reich sein Füllhorn geöffnet hat und es über den Menschen ausschüttet. Darum werdet ihr stets erkennen können, wer mit dem geistigen Reich in Verbindung steht, sei es bewusst oder unbewusst, durch einen gottgefälligen Lebenswandel. Denn ihm bedeutet die Welt nicht viel. Doch deren sind nur wenige. Die Überzahl der Menschen sind von der Materie festgehalten und haben selbst keinen Willen, sich von ihr zu lösen, der ihnen auch Kraft dazu geben würde. Die Materie übt eine immer stärkere Anziehungskraft aus auf die Bewohner der Erde, je mehr es dem Ende zugeht. Die Materie zieht den Menschen herab. Darum steht er in größter Gefahr, und so ihm geholfen werden soll, ist es nur so möglich, dass ihm die Materie genommen wird durch göttlichen Willen. Er muss zwangsweise von der Materie frei werden, um nun noch aus freiem Willen Verzicht leisten zu können oder die Materie wieder mit allen Sinnen zu begehren und sie wiederzugewinnen trachten. Dann hat er die Hilfe abgelehnt. Sein Streben geht offensichtlich nach unten. Die Materie wird sein Verderben. Dann wird ihm zuteil, wonach sein Verlangen steht, doch in anderer Weise. Er gewinnt nicht irdische Güter, sondern er wird selbst zu dem, was er begehrt. Zur härtesten Materie, die zu überwinden wieder endlose Zeiten erfordert. Solange er aber auf Erden weilt, hat er die Möglichkeit, sich frei zu machen von ihr, so wie nur seine Gedanken die Willensrichtung einschlagen zum geistigen Reich. Denn ist er einmal von dessen Ausstrahlung berührt, dann beginnt die Liebe zur Materie nachzulassen. Die Seele empfindet die Wohltat der geistigen Strahlen und gibt sich ihnen mehr und mehr hin. Eine Berührung aus dem geistigen Reich findet schon statt, wenn der Mensch aufmerket, so ihm das göttliche Wort vermittelt wird. Ein bloßes Anhören mit dem leiblichen Ohr hat zwar noch keine Wirkung. Es muss das Herz des Menschen sich ihm öffnen und Herz und Verstand das Vernommene verarbeiten. Dann beginnen die geistigen Lichtstrahlen zu wirken und sich als Gegengewicht der Materie herauszustellen. Die Zeit bis zum Ende ist nur noch kurz. Und doch genügt sie zur Wandlung des Willens eines Menschen, denn bei gutem Willen kann der Einfluss aus dem geistigen Reich binnen kurzer Zeit eine Änderung des Denkens zu Wege bringen, was ersichtlich ist an dem verringerten Verlangen nach der Welt und ihren Freuden, nach irdischem Besitz und Ehre und Ruhm. Ein geistig strebender Mensch zieht sich zurück von der Welt. Er beginnt in sein Inneres Einkehr zu halten. Er lebt wohl noch in der materiellen Welt, doch wenig von ihr berührt. Und darum kann die geistige Welt erfolgreich auf ihn einwirken. Denn sie teilt im gleichen Maß aus, was an irdischem Gut hingegeben wird. Nur dass sie Güter gibt von unvergänglichem Wert, die der Seele verhelfen zum ewigen Leben. Die Welt muss geopfert werden, um geistiges Gut empfangen zu können. Doch wo die Augen noch auf irdische Materie, auf die Welt mit ihren Freuden gerichtet sind, kann schwerlich geistiges Gut hingeleitet werden. Wüsstet ihr Menschen aber, wie kurz noch euer irdisches Dasein ist und dass ihr, die ihr die Welt begehret, dann alles verlieret, was ihr jetzt anstrebt, ihr würdet gern und freudig euch einen Reichtum sammeln, der Bestand hat für die Ewigkeit. Doch volles Wissen kann euch nicht gewährt werden, das heißt, es wird euch zwar gesagt, dass es so ist, doch zum Glauben daran werdet ihr nicht gezwungen, weil ihr euch frei entschließen sollet zur Hingabe der Materie, um geistiges Gut einzutauschen. Ihr müsstet mitten in der Welt stehen und sie verachten lernen. Ihr müsstet alles zur Verfügung haben und freiwillig darauf verzichten. Ihr müsstet euer Herz davon lösen, wenngleich ihr irdisch mit vielen Gütern gesegnet seid. Ihr müsstet opfern von dem, was euch lieb ist, an den Mitmenschen, der in Not ist. Dann erhaltet ihr alles, was ihr hingebt, zurück in unvergänglicher Form. Es geht euch aus dem geistigen Reich ein Schatz zu, der euch unsagbar bereichert, und den zu verlieren ihr niemals zu fürchten brauchet. Denn diesen Schatz nehmet ihr mit hinüber in das geistige Reich, so das Ende gekommen ist oder ihr vorzeitig abberufen werdet in die Ewigkeit. Löset euch von der Materie, gebet sie freiwillig hin und wandelt euer Begehren, solange noch Zeit ist, auf dass ihr das Ende nicht zu fürchten brauchet, das Verfall alles dessen bringt, was euch noch als Materie umgibt. Sammelt euch geistige Güter, die nicht vergehen, wenn auch die ganze Erde vergeht, um wieder neu gestaltet zu werden. Amen.